Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: Gut ist nicht gut genug. Perfektionisten unter den Produzenten. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Guten Morgen. Just to keep my mouth from spouting junk. Ha! Must have took me for a fool, 'cause they chucked me out of school, 'cause the teacher knew I had the funk. But tonight I'm on the edge, better shut me in the fridge, 'cause I'm burning up. I'm burning up. With the vision in my brain and the music in my veins and the dirty Das war Thomas Dolby mit Hyperactive. In den 80ern war er so etwas wie ein Soundforscher, bastelte seine elektronischen Musikinstrumente gerne selbst und galt als totaler Perfektionist unter den Produzenten. Der große Erfolg ist ihm immer verwehrt geblieben, doch bis heute klingt seine Verspieltheit und die Liebe zum Detail aus seinen CDs heraus. Wie gesagt, Thomas Dolby, Hyperactive. Gut ist nie gut genug, Perfektionisten unter den Produzenten, darum geht's in diesem Soundcheck, und da muss natürlich auch Jeff Lynne erwähnt werden, der Engländer hat bei The Move mitgespielt, um dann sein Electric Light Orchestra zu gründen. Die ideale Plattform für das Musikgenie Lynn, der auch als Produzent alle der zur damaligen Zeit zur Verfügung stehenden Register zog. Die beste Mehrspurtechnik, ein Orchester, Chöre, kurzum alles, was den Sound in den 70ern so bombastisch machte. Hören wir vom Platin ELO-Album Discovery den Song Confusion. Oh, Hat jemand gemerkt, dass das in Mono war? Das war aus den frühen 60ern eine Aufnahme des Modern Folk Quartet. Produziert und ersonnen von einem der größten Produzenten der Popmusik, Phil Spector. Er war berühmt für seine Wall of Sound, die er in vielen Studio-Sessions mit den damaligen Mitteln entwickelte. 1961 hatte er schon Geld für sein eigenes Label Phyllis Records zusammen. Spector ist sicher einer der schillerndsten Figuren des frühen Rock-Business. Seine Produktionen sind bis heute unvergessen, seine Schlagzeilen bis zur Mordanklage reichen, leider auch. Einer, der sich von Spectors Wall of Sound inspirieren ließ und nichts unversucht ließ, um diesen Sound auch hinzukriegen, war Beach Boy Brian Wilson. Das hat er auch fast geschafft mit einem Meilenstein der Popgeschichte, dem Album Pet Sounds von den Beach Boys. Hier ist sie, die Wall of Sound, die Verspieltheit und der Einfallsreichtum des jungen Wilson. Gut dokumentiert in dem folgenden Song Beach Boys mit God Only Knows. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Mag vielen als Stimme bekannt sein, doch Curtis Mayfield aus Chicago war viel mehr. Er schrieb Soundtracks und produzierte seine Alben gleich mit. Ein wahres Feuerwerk an Sound und Opulenz stellt sein Album Back to the World von 1973 dar. Hier musste es eben ein ganzes Orchester sein, das Mayfield zu seinen Songs begleitete. Und auch das war 1973 nicht nur im Soul-Bereich eine kleine Sensation. Hören wir einen der Perfektionisten des Soul, Curtis Mayfield mit Back to the World. Back in the world. We'll be right back. Über Prince ist viel geschrieben worden. Egomane, Genie, Alleskönner. Fest steht, dass er mit seinen Paisley Park Studios seine eigene Umgebung geschaffen hat, die er als Produzent und Songschreiber brauchte. Doch tüftelte Prince an seinen größten Hits, wenn er etwas alleine einspielen konnte, dann machte er das auch, egal ob es Schlagzeug, Bass oder was auch immer war. Was übrigens auch viele große Produzenten auch taten. Beim Song Kiss ging Prince einen anderen Weg als bei früheren Alben. Er reduzierte, anstatt Bombast aufzutischen, und das zeigte ebenfalls seine klare Handschrift als Perfektionist des Pop. Der Erfolg gab ihm recht. Hier ist Prince mit Kiss. We'll be right back. Das war Grace Jones mit Slave to the Rhythm, im Prinzip nur Aushängeschild für einen der einflussreichsten englischen Produzenten überhaupt, Trevor Horn. In den 80ern kam keine Bombastproduktion an ihm vorbei und es gab mit Frankie Goes to Hollywood und Propaganda richtige Trevor Horn Studioprojekte, die natürlich unter den jeweiligen Namen liefen. Man sagte Horn eh nach, dass er seine Künstler maximal zum Singen bestellte und den Rest mit seinen Studiomusikern und den damals sündhaft teuren Samplern realisierte. Horn stand allerdings als Bandmitglied neben seinen Kollegen von The Art of Noise, allesamt Spezialisten und immer schon gewillt, die Soundbarrieren zu durchbrechen. Zum Beispiel mit einem alten Titel von Duane Eddy, den sie mit seiner Twang-Gitarre ins Studio holten, um Peter Gunn ein neues, in den 80ern bis dato unerreichtes, futuristisches Klangbild zu verpassen. We'll be right back. Ann Dudley, ihres Zeichens Mitglied bei The Art of Noise, hat im letzten Jahr wieder von sich reden gemacht. Inspiriert von Chill-Out-Music à la Robert Miles, Enigma und der vielen Café del Mar-Sampler, hat sie sich mit dem BBC-Konzertorchester zusammengetan, um diese Songs in einem neuen Gesicht zu präsentieren. Hier hören wir also Bekanntes in einer opulenten Neuinterpretation und Dudley steuert eine eigene Komposition bei, die zeigt, dass ihre eigenen Stücke und die Realisation des musikalischen Tausendsassas den bekannteren Songs in nichts nachstehen, ganz zu schweigen von der Ausführung. Ann Dudley vom Album Seriously Chilled mit Variations of a Groove. habe anfangs schon Produzentenlegende Phil Spector erwähnt. Einer der Förderer Spectors war übrigens Lee Hazelwood, der schon früh sein eigenes Label hatte und auch Songwriter war. Er hatte seine eigenen Songs im eigenen Studio realisiert und mit einem ausrangierten alten Korntank genau den Sound hinbekommen, der heute noch verzweifelt versucht wird, digital zu emulieren. Auch als Produzent ein kleines Genie, vor allen Dingen seine Songs zusammen mit Nancy Sinatra, zum Beispiel dieser hier, Summer Wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you the summer wine. Oh, summer. Eyes grew heavy and my lips they could not speak. I tried to get up but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. The sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Whoa, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time. Oh. Zusammen mit ihrem Produzenten Richard Dodd hat die irische Band Clannad mit Theme from Harry's Game in den frühen 80ern Maßstäbe gesetzt. Ein Song, der später nochmal mit Chicane Chill-Out-Geschichte schreiben sollte und einen Sound, der den Sound der späteren Enya unglaublich erfolgreich werden ließ. Mit Stimmenchören aus aller Welt experimentiert Michael Cretu, der mit seinem Projekt Enigma weltweit erfolgreich war. Sadness zum Beispiel verkaufte sich millionenmal auf seinem Album Le Roi, c'est moi. Oder Le Roi et moi, setzte Cretu dann nochmal einen drauf und stopfte dann in einem Song Beyond the Invisible alles Machbare hinein. Chöre aus allen möglichen Teilen der Welt, seine eigene Stimme und die seiner Frau Sandra. Aus heutiger Sicht völliger Bombast, aber der Song beschreibt einen Perfektionisten bei der Arbeit. Thank you. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Mike Oldfield mit seinem selbstproduzierten Tubular Bells. Gleich gibt es eine weitere Stunde Soundcheck. My name is Maxi Jazz and I ain't no joke. I make you choke on the mic when I go for broke. When I come into a jam, I tear off my shirt. I have no knowledge of fear, cause I'm here to do work. Me ride, take my words in the face, taste and then swallow me. I'm chasing the devil, cause you're level if you follow me. The quality And I make no apology for linking my thinking with computer technology. Cause this is like a modern day hymn for the new church. I search for the truth, I got a hole in my tooth. I'm uncouth, yes sir. I'm from a street university where we learn to earn even in times of adversity. And I will find the easy way out of a hard time. Petty crime sometime, but now I'm inclined to find a fresh direction. Kiss me, Nick. Check out the funky section, cause this is the part where I start to impart words of comfort coming straight from my heart. I'm not a mystic, my views are realistic, simplistic. One special brew, I get pissed quick and get sick, so I don't do it no more. I won't find peace of mind rolling around on the floor. The point I wanna make is you could never escape from your fate. The mistake is to take without giving from within. You wanna know how I'm living? I'm cool, I'm looking after myself. And I could never place wealth before my spirit. I feel it's unhealthy. The devil creep around your soul stealthy, stealthy till you get bold. Rush the golden before you're much older. Your soul is sold, where's it getting you? Competition starts sweating your gold diggers, setting you up, soon be forgetting your existence. Do you need it for instance? I have to admire your persistence in sticking to the game plan that brings you pain, man. And at the end of the day, nothing is gained. So listen to the voice within. I'll see you later. Pay heed to the grand oral disseminator. Something like peace as your thoughts cease and pleasure grows in your soul. I ain't a Christian, sometimes I feel like this, and but listen, I'm just trying to tell you what I know. If you would once relax, chill to the max, these words on wax will cause sweet bells to ring in your soul. If I say God is alive, I know you wanna know why babies die. Food don't grow wide, chains smash, planes crash, situation mash and slam bam, your fellow man, money's in fashion, it ain't rational, because damn it, he didn't just give us the planet, and it's wealth deep inside you, so he left a piece of himself. The Lord is in here, his voice is small, you keep lying and trying, denying the call from inside, you can't hide responsibility, so decide from today just how it's gonna be. Thou shalt have no other God but me. He can set you free, see, but you have to listen. And who's that false idol I see you kissing? Money, success, and untold wealth, good health. And all you have to do is love yourself. It's a fact, you'll attract all the things that you lack. So just chill and get off the racetrack and take a pace back, face facts. It's your decision, you don't need eyes to see, you need vision. Continue to view the Lord as being separated, and you're living a lie that's been perpetrated for many centuries. I wanna mention these facts in my rap, I don't sing, but I wanna share the peace that it brings. My name is G.O.D., the Grand Oral Disseminator. Das Album nennt sich Reverence und es war gleichzeitig, wir reden vom Jahre 96, eine Referenz für viele Studiotüftler und Produzenten. Die Rede ist von den englischen Faithless, deren Album in die Musikwelt wie eine Bombe einschlug. Hinter Faithless stecken neben ein paar erstklassigen Musikern und Rappern Produzent Rollo. Er, der selbst kein Instrument spielt, hat sich aufs Hören verlagert. Vieles aus dem frühen Faithless-Werk geht auf sein Konto und Reverence zeigt, wie gut sein muss, um so zu klingen. Wir hörten das Titelstück Reference. Mit Roxy Music hat er Musikgeschichte geschrieben. Als Solokünstler war Brian Ferry aber auch erfolgreich. Hier hat er seine Vision von zeitlosem, melodiösen Pop durchgezogen und egal, mit wem er gerade produzierte, am Ende klang immer alles nach Brian Ferry. Gutes Beispiel ist Your Love Strong Enough. Like the rock and sea. in the U.S., back in the U.S., back in the U.S.S.R. Well, the Philippine girls really knocked me out. Sicher eines der einflussreichsten Alben der Musikgeschichte. Er trifft die Genialität der Beatles auf ihren Produzenten und Freund George Martin. The White Album war das Werk von jahrelanger Studio-Tüftelei. Diesen Sound müsste man auch heute erstmal so hinbekommen. Back in the USSR, The Beatles. Ist von The Wall of Sound die Rede, dann sind die Walker Brothers nicht weit. Was die drei in ihrer Frühzeit angestellt haben, klingt heute noch völlig cineastisch. Beispiel: The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Is a cloak you wear. Trip Sprout war in den 80ern so eine Band, die nirgendwo richtig hineingepasst haben. Kunstvolle Popsongs, seltsame Gesichter, eine Riesenaufgabe für die diensthabende Plattenfirma. Pre-Trip Sprout werden allerdings bis heute von einem von britischer Popmusik faszinierten Publikum geliebt. Kein Wunder, denn ihre Songs sind zeitlos. Nach 10 Jahren Funkstille gab es im Jahre 2000 ein Wiederhören mit dem Album The Gunmen and Other Stories, produziert von Tony Visconti, der neben David Bowie und T-Rex mit der neben David Bowie auch T-Rex mit seinem unverwechselbaren Soundstempel verewigte. Auf den erwähnten Prefab Sprout Album treffen sich zwei Perfektionisten des Pop, Paddy McAloon, der Sänger und Songschreiber von Prefab Sprout, und eben Tony Visconti, gut dokumentiert im folgenden Song Cowboy Dreams. I'm gonna give you cowboy dreams. gab wohl 1998 kaum ein anderes Album als Madonnas Ray of Light, das in so vielen Studios als Referenz kursierte. Sämtliche Mixe wurden gegen dieses Album gecheckt und angeglichen. Warum? Ray of Light war schlichtweg ein kleines Meisterwerk und es ist Madonna gewesen, die sich dafür William Orbit ausgeguckt hatte, der bis dato weniger als Produzent, sondern mehr als Soundtüftler und Remixer gearbeitet hatte. Orbit hatte für einige Madonna-Tracks Remixer angefertigt, hier und da mal produziert und stieg mit Ray of Light direkt in den Pop-Olymp auf. Kein Wunder, allein der erste Song Drowned World Substitute präsentiert eine neue Madonna und einen in den perfektionistischen Sound verliebten Orbit. Thank you. my substitute for love, my substitute for love. You see? Die Pet Shop Boys mit Can You Forgive? Sie waren stets die Keimzelle, wenn es um gute plakative Ideen, oder wenn es darum ging, gute plakative Ideen in Musik und Performance umzusetzen. Die beiden haben sich die jeweils angesagten Produzenten für diesen Job immer ausgeguckt. Hier waren es Mike, Spike, Drake und Stephen Haag. Richtige Spezialistenteams, welche die Ideen der beiden Pop-Act-Artisten so in Musik umgesetzt haben. Pet Shop Boys mit Can You Forgive? Donald Fagen, Walter Becker, das sind Namen, die heute eher in Vergessenheit geraten ist. Ihre große Zeit hatten die beiden in den 70er Jahren mit ihrer Band Steely Dan. Und je näher ihre Alben in Richtung 80er lagen, desto perfekter klangen sie. Steely Dan waren sicher keine große Liveband, sondern eher so ein Studio-Tüftler-Team, die bis ins kleinste Detail versuchten, den perfekten Sound auf Platte, später auf CD zu bannen. Verdammt nah an diesem Ideal kamen sie mit diesem Song in den späten 70ern. Steely Dan mit The Fest. So manche unbekannte Band, die heute eine neue CD auf den Markt bringt, liefert direkt eine DVD mit. So auch die englische Gruppe Elbow beim Album One of Thousand. Die DVD ist da eher als Beiwerk zu verstehen und hat mit dem Charakter von aufwendig produzierten Videos nicht viel gemein. Sie zeigt Elbow bei der Aufnahme im Studio und die Band steht hier symbolisch auch für aktuelle britische Gruppen wie Coldplay oder Star Sailor. Es wird wieder richtig Aufwand getrieben und perfektionistisch wie eh und je nach dem perfekten Sound geforscht. Da singt der Elbow-Sänger schon mal durch eine Trommel oder werden Chöre eingesungen und bizarre Drum-Sessions gespielt. Alles mit dem Ziel, dem großen Sound nahe zu kommen. Da sind sie auch mit dem Stück, was wirklich da am ehesten rankommt. Elbow mit dem Stück Not a Job. All the final splinters of missing picture winters. You have to give yourself a break. What's the fascination of lovers at the station? You have to tell yourself. Not a job to do.